Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Willkommen zum Kulturspiegel, lieber Gino Emnes. Ja, genau. Und ich bin Susanne Nielsen und wir sitzen hier. Warum? Weil Sie in einem Musical auftreten in Deutschland, genau. Wie so viele Niederländer im Übrigen. Also ich glaube, Musical-Stars kommen oft aus den Niederlanden, ja? Es gibt viele Holländer, genau, im deutschsprachigen Raum, das stimmt. Und ich habe mit Elisabeth, das ist schon viele, viele Jahre her, die ist die Hauptdarstellerin, das war eine Maike irgendwas, ich weiß nicht, wer mir ihren Nachnamen, aber wie gesagt, auch aus ihrem Land und das ist interessant. Genau. Sind Sie in den Niederlanden geboren? Genau, ich bin in Holland geboren. Meine Eltern, meine Mutter war aus Aruba, der Karibik, und mein Vater ist aus Suriname. Oh ja, also Holland hat ja sehr, sehr viele verschiedene, also mit Heritage aus der ganzen Welt eigentlich. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es Kolonien gab früher, so ist das halt, ja. Sind Ihre Eltern direkt eingewandert oder sind Sie? Wie das damals gegangen ist, dass die haben so zweimal versucht. Die Generation meiner Schwester ist ein bisschen älter. Die sind dann dort geboren. Und dann haben sie es nochmal versucht und dachten, okay, vielleicht ist es besser für die Kinder, wenn wir hier eine Ausbildung bekommen und so. Und dann ist meine Generation geboren worden, genau. Ja, wunderbar. Ich meine, Europa ist insgesamt multikulturell. Das ist etwas, was man über die letzten Jahre ganz besonders sieht am Straßenbild. Ich komme oft nach Deutschland und auch in den USA hat sich also vieles auch verändert. Aber ich glaube, Europa hat sich mehr verändert jetzt gerade in den letzten Generationen, letzten zwei, drei. Und jetzt sind Sie auf der Bühne und als derjenige, der etwas sagt, das müssen Sie mir dann sagen. Ich habe Sie gesehen, also da ist ja dieses besondere Lied zur Einführung und ich habe ihn geliebt und Sie haben was gemacht mit Hamilton auf der Bühne. Ich habe ihn erschossen. Sie haben ihn erschossen. Und das ist eine sehr interessante Geschichte mit diesem Hamilton. Hamilton ist ursprünglich von Miranda geschrieben und die Idee war ja, dass man da auch eine multikulturelle Cast hat in USA. Und das war vorgezeichnet. Das war in The Heights und dann war Hamilton danach. Wir haben es umgekehrt gesehen, wir haben den The Heights später bekommen und dann kam Hamilton. Und Hamilton ist ja eigentlich eine politische Geschichte gewesen, aber es hat ja auch damit zu tun, dass Hamilton selber ein Außenseiter war. Der kam aus der Karibik nach Amerika und war dann plötzlich in diesem britischen Establishment, war er ein anderer. Aber Burr war ja schon da. Und das sind ja im Grunde totale Widersacher, Hamilton und Burr. Mhm. Und ich glaube, also ich habe das jetzt in Deutschland in Hamburg gesehen und bin extra hingefahren und habe mir das angeschaut, weil ich gesagt habe, in der New York Times stand dieser Artikel über diese fantastische Übersetzung. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ich bin schon 25 Jahre im Beruf, also tätig, im Musical tätig und habe viele schöne Sachen machen dürfen. In Holland, in den Niederlanden, aber auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, also im deutschsprachigen Raum. Können Sie ein paar Sachen nennen, was Sie schon auf der Bühne gemacht haben? Ja, also ich habe angefangen mit Fame, The Musical, dann war das Rent, dann war Saturday Night Fever, dann, also Reihenfolge ist vielleicht noch, ne? Aber König der Löwen, Wild Party, Sister Act, Ragtime, Rocky Horror Show, was habe ich hier gemacht, Kinky Boots, Rocky, das Box Musical, was auch auf Broadway war, Ja, es gibt sehr viele, ich würde Ja. viele rauslassen, aber Und ich habe. ja, damit sind das eigentlich die ganzen bekannten Musicals, die sowohl in den USA am Broadway laufen, als auch in Gastspielen überall. Und damit hat Deutschland eigentlich auch, ist nachgezogen und hat also das Ganze auch auf die Bühne gebracht. Aber diese Sachen waren die auf Deutsch oder waren die jetzt in anderen Sprachen? Waren sie auf Englisch im Original? Die meisten sind auf Deutsch gewesen. Das Genau. heißt, es gibt Übersetzungen für die meisten Musicals im deutschsprachigen Raum. Absolut, ja. Wie ist es denn mit Holländisch? Waren das in Holland, wenn Sie da aufgetreten sind, in welcher Sprache wird das Musical dort gebracht? Auf Holländisch dann. Auf Holländisch. Wunderbar. Und das schon seit vielen Jahren. Sie sagen, Sie sind schon seit über 25 Jahre jetzt. 20, 25 Jahren. Toll. So, und waren Sie denn das Kind im Publikum ursprünglich oder wie sind Sie zum Musical gekommen? Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe damals das Konservatorium, also für klassisches Ballett, habe ich gemacht. Ab 12 Jahre alt war ich dann dort in Den Haag in Holland. Musste dann davon weg. Es war ein bisschen zu schwer. Ich habe keine Vorausbildung gehabt für klassisches Ballett und das braucht man schon. Das war das sehr anstrengend für mich. Dann habe ich Public Relations studiert und mit 20 bin ich dann wieder dazugekommen. Irgendwie habe ich Verbindung wieder gemacht mit Musical oder mit Tanz, auf der Bühne. Und habe dann Lucia Martas in Amsterdam, habe ich damit angefangen. Und dann kam irgendwie Fame the Musical. Joop van den Ende war damals noch tätig und hat dann ein junger Tänzer, Sänger gesucht. Oh, hat dann von Gino Emnes gehört und ist zur Schule gekommen und hat dann gefragt, ob ich vorsingen möchte. Hab das dann gemacht und so ist, ja, hat meine Karriere eigentlich angefangen. Und Musical war das für Sie? Ja, das ist natürlich dann, man muss singen können, man muss tanzen können, man muss wirklich alles können im Musical. Also, ja, aber bei uns sagt man Triple Threat. Das heißt, man schauspielt, man spielt, man singt und man tanzt. Natürlich gibt es oft Leute, die zwei gut beherrschen. Entweder singt man und schauspielt man oder man tanzt und singt dann auch vielleicht und so. Ja, aber wenn man die drei Disziplinen beherrscht, dann nennt man, du bist ein Triple Threat. Threat für wen? Für andere? Ja, vielleicht. Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber man nennt es so. Und tatsächlich, weil ich komme vom Tanz, habe aber eigentlich nie wirklich auf der Bühne getanzt, weil ich sofort eine Rolle bekommen habe und bin dann auch in Hauptrolle geblieben. Habe ich eigentlich, ja, bin ich sozusagen ein Triple Threat, weil ich beide, Ja. oder drei Disziplinen beherrsche, genau. Wunderbar. Und ich meine, damit sind Sie einer der Stars jetzt auf Hamilton. Da wurde ja auch, also überall in Europa eigentlich gesucht nach, oh, ich habe ge gehört, Rapper, was immer jeder konnte, wurde angefordert und um dieses Musical zu besetzen. Das ist ja eigentlich fantastisch, dass so viele aus so vielen verschiedenen Gebieten da zusammengekommen sind. Sie stehen da mit Red Child auf der Bühne. Und ich habe sie ja alle gesehen. Das fand ich also toll, dass ich wirklich also die Hauptbesetzung vorwiegend gesehen habe. Und das sind ja auch Leute, die total aus anderen Szenen kommen zum Teil, Genau, nicht? genau. Und wie, das sind ja alles Stars. Wie kommt man mit denen alle? Sie stehen da alle zusammen und sind doch so verschieden und so individuell interessant. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön. Wie ist das von der Bühne aus? Ist das, jeder hat so sein Gebiet, wo er sagt, das ist meins? Oder ist das ein Zusammenarbeiten in, Das ja, ist wie absolut funktioniert ein das? Ja, das ist absolut eine Zusammenarbeit, weil man möchte natürlich dieses Produkt, was wir alle gemeinsam machen, so gut wie möglich umsetzen. Und tatsächlich in Hamilton kommen viele Disziplinen zusammen, oft, weil es eben genau das Neue, das Revolutionäre ist im Musical Theater. Aber ich glaube, wenn man sein Kunstart, seine Disziplin respektiert, sich selbst respektiert, gibt es keinen Grund, irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin hier der große Macker oder ich kenne mich hier aus. Nein, für mich war das genauso neu, um diese Musikart, Stil kennenzulernen und mir eigen zu machen, als zum Beispiel für ein Alessandro Redchild, der jetzt nicht gewohnt ist, jeden Tag auf der Bühne zu stehen und zu wiederholen. Und das ist das Schöne daran. Man guckt, man nimmt von der anderen, was man braucht. Und ich habe das nie als Konkurrenz oder ein Unwohlsgefühl empfunden. Ich finde das wunderschön und ich finde auch es noch schöner, wenn ich Produktionen wie zum Beispiel ein Kinky Boots für mich, für Lion King, König der Löwen, wo wir wirklich überall dieser Welt zusammenkommen und dieses Produkt hier in Deutschland zu machen. Das finde für mich ist das immer ein Geschenk, weil man dann auf einmal zusammenkommt und man spürt, wow, wir haben alle unsere eigenen Disziplinen gelernt in Madagaskar, Australien, New York, Kuba, wo auch immer. Und wir kommen hierhin und sprechen vielleicht kein Deutsch, aber wir kennen alle unsere Disziplinen. Wir wissen, was es ist, um zu tanzen. Wir wissen, was es ist, um zu schauspielen. Wir wissen, was es ist, um zu singen. Und das gibt für mich noch eine extra Layer, noch eine extra, Das sind Schichten, das sind verschiedene Schichten. Schichten, ja. Die zusammenkommen. Mhm. Und das finde ich immer sehr speziell. Für mich ist das eine extra Sache, um in so einer Produktion mitspielen zu dürfen, weil da merkt man einfach, dass man, was mit Kunst ist, man muss die Sprache nicht mal verstehen, man muss nicht mal Deutsch verstehen, wenn es richtig gespielt ist, wenn es richtig gesungen ist, wenn es richtig getanzt ist, im Sinne von, und mit richtig meine ich, wenn die Geschichte erzählt wird, kann es für mich, ich spreche kein Chinesisch zum Beispiel, kann es was auch immer Sprache sein, ich werde es verstehen. Weil wenn die Sprache stimmt, dann stimmt es. Und das ist das Schöne, finde ich, tatsächlich. Mhm. Mhm. Und als das langsam so zusammenkam, wie ist denn das mit kannten alle die englischen Songs, weil ich glaube, wenn ich also Teenager frage, dann sagen die, wir können die alle auswendig. was ich sehr, sehr interessant finde, dass also sehr viele Leute mit Hamilton eine Beziehung haben. Ja. Wie ist das jetzt mit dem Publikum, das sie vor sich haben in Deutschland? Merken sie da, dass da schon Erkennung ist oder sind Leute noch fasziniert von dem Neuen? Beides, aber ich muss wirklich sagen, die letzten Monate sind es extrem, man merkt einfach, es ist angekommen und die Leute lieben es, das merkt man wirklich, wir sind voll, es ist natürlich oft so, wenn es die letzte Woche ist, ne, dann kommen die Leute nochmal extra, aber man merkt schon diese Fanbase und diese Skepsis, was man am Anfang hatte, so, ich kenne es auf Englisch und wie wird es auf Deutsch, was immer wieder passiert. Ich hatte das mit König der Löwen, ich hatte das mit Kinky Boots, dass immer Leute irgendwie skeptisch sind, wie wird das sein auf Deutsch, nach zweimal anzuhören, singt man auf Deutsch mit. Meistens sind die Übersetzungen doch wirklich okay oder gut und dann fließt es einfach und dann kennt man einfach nichts mehr anders, als dass es auf Deutsch ist, wenn man dann Deutsch spricht. Ne? Und man merkt tatsächlich, dass die Leute es wirklich lieben. Es kommt sehr gut an. Es ist schön zu sehen, dass es auch eine andere Art, nicht wie sagt man das, eine andere Publikums, Gruppe reinkommt. Und das ist schön, das ist auch wichtig, finde ich, für Musical. Sonst bleibt es immer eine bestimmte Altersgruppe, die kommt. Und das ist schön, dass es jetzt auch wieder eine neue Schicht kriegt. Und absolut, das ist schön zu sehen. Und da meinen Sie jetzt Ältere speziell, die dann kommen, die es also vorher vielleicht nicht so angenommen haben? oder? Ja, es ist natürlich, Musical hat einen bestimmten Ruf, vor allem denke ich in Deutschland, hat es im deutschsprachigen Raum, hat es irgendwie einen Ruf, dass es diese klassischen Musicals gibt und das ist einfach nicht so interessant für jüngere Leute, auch nicht für People of Color. Oft sind es doch, die Besetzungen sind einfach besetzt, wo ich mich nicht repräsentiert fühle. Ich sehe mich selber nicht auf der Bühne. Meine Eltern haben sich nie auf der Bühne sich selbst gesehen. Deswegen sind die auch nie ins Musical gegangen, weil die Geschichte auch denen nicht anspricht. Obwohl natürlich ein Deutschland oder ein Holland oder ein Frankreich oder ein Spanien total eine Geschichte hat mit Afrika, Südamerika oder was auch immer, als ob die Geschichte nicht existierte. Aber die existieren schon, werden aber nicht erzählt. Jetzt haben wir eine Show, die Die sind speziell darauf ausgerichtet, ja. Genau. Und dann merkt man halt, dass Leute sich gesehen fühlen und denken, ah, es ist vielleicht doch interessant. Ah, okay, es sind schon mehr People of Color, das sind nicht nur weiße Leute auf der Bühne. Ich gehe mal hin und gucke und dann merkt man, ah, interessant, ja, ich mag das. Es ist schnell, es ist schöne Geschichte, es ist die Musikstil ist jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, Rap, weil Rap hat auch ein bestimmtes Narrativ und vor allem auf dem Deutschen. Es ist Spoken Word, es ist schneller gesprochen, aber es gibt wunderschöne Balladen, es gibt wunderschöne Popsongs, wie man auch zum Beispiel in ein Mamma Mia oder sowas mitkriegt. Vielleicht nicht so simpel gemacht, aber sind einfach schöne Melodien, die man kriegt. Und nicht, wenn ich sagen würde, Hamilton ist ein Rap-Show, finde ich, das ist schade, wenn man das so verkauft, weil es stimmt nicht. Das ist nicht, was Hamilton ausmacht, Also für. ich fand, das Publikum war vorwiegend weiß. Ich habe das eigentlich bedauert, weil ich gedacht habe, jetzt ist das extra dafür, dass man sagt, das ist für schwarze, braune, alle Farben der Welt. Und die Frage ist, können die sich das noch nicht leisten oder wollen sie das noch nicht sehen, dass das so multikulturell sein kann? Und Ich glaube, sorry, Entschuldigung. ja, no go. Okay. Ich glaube, es hat nichts zu tun mit Leisten oder mit Sehen. Ich glaube, wenn man so erzogen worden ist, dass etwas nicht für dich ist und wenn du dich nicht siehst, wenn es auf einmal dann präsentiert wird, bin ich skeptisch. Glaube ich es nicht. Es ist nicht für mich nicht interessant, weil warum würde ich auf einmal dann hingehen? Das ist auch, man muss Leute erziehen. Genauso sind wir erzogen worden, dass es nicht für mich ist. Ich bin erzogen worden, dass ich der einzige männliche Person of Color Hauptdarsteller bin im deutschsprachigen Raum. Es gibt kein anderer Gino Emnes, um mal so zu sagen. Mittlerweile gibt es Benny Montero, der Hamilton spielt, der auch seine Karriere macht. Aber das zeigt schon genug. Es gibt nicht so viele Darsteller, die wirklich eine bestimmte Liga haben, bestimmte Level haben, wo die arbeiten, of color. Und das ist natürlich auch, da kann man weiter darauf diskutieren, aber das ist bewusst, unbewusst, bewusst für mich gemacht. Und so bin ich erzogen worden. Da ist keine Arbeit für mich da. Ich muss gucken, wo ich reinpasse. Und mein Bruder, um mal so zu sagen, hat keine Arbeit, weil ich die Arbeit schon bekommen habe, weil ich diese Rolle bekommen habe. Dann gibt es nicht etwas anderes noch für ein Person of Color. Und so ist es natürlich auch für das Publikum. Nicht, weil auf einmal ein Produzent sich entscheidet, eine Produktion zu machen, wo People of Color vielleicht die Mehrheit ist, heißt es, dass auf einmal dann auch alle People of Color in Deutschland reinkommen. Sie wissen überhaupt noch nicht Bescheid. Und natürlich, ich will nicht sagen, dass Hamilton das Erste ist. Es gibt König der Löwen, absolut. Aber Hamilton ist der erste Das ist Musiker. Stereotyp, wenn Sie das so Genau, sagen. Und das absolut. ist eigentlich sehr schade. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war vor, das in den 80er Jahren, in den 90er, na 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, habe ich in Alabama gelebt. Und in Montgomery, Alabama, also deren eine große Stadt, war ein Shakespeare Festival Theater. Und da war Open Casting. Das nannte man Open Casting. Da war überhaupt keine Frage, wenn du Shakespeare machen kannst, ob du schwarz, braun, grün oder blau bist. Und das hat mich damals, es wurde nicht groß hervorgehoben. Wir sind hingegangen. Jeder hat sich daran gefreut, an den tollen Schauspielern. Und da war überhaupt keine Frage. Gerade im amerikanischen Süden müsste man meinen, dass da noch mehr Trennung war. Im wirklichen Leben war keine so große Zusammenkunft der Leute. Aber auf dieser Bühne war das. Und das hat mich damals als Deutsche, die da hinkam, ich gedacht, wunderbar. Ich habe da aber überhaupt nicht gefragt, ist das normal oder nicht. Das wurde jetzt erst wieder, kam das wieder als Gespräch hoch. Jetzt bin ich in Florida. Und wie gesagt, das ist jetzt also ein Gesamtgespräch zwischen New York und der ganzen Welt, dass das jetzt besonders als Thema Black Lives Matter hervorgekommen ist. Aber ich glaube, ich habe in der Kunst das nie so empfunden. Wissen Sie, wenn man in dem Bereich arbeitet und in dem Bereich ist, da war das nie eine Frage, ob jemand eine andere Hautfarbe hat. Es war eine Frage des Könnens. Okay, das ist das schön, das zu hören, dass Sie das so empfunden haben. Ich, ohne das wegzunehmen, was Sie gerade gesagt haben, das ist vielleicht, ich identifiziere mich als ein Mann, und wenn ich zum Beispiel etwas sehen würde, wo Sie als Frau sagen, oh, endlich eine Frau, die in eine führende Position ist oder was auch immer, ja. Ich würde sagen, weil ich mich identifiziere als Mann, da habe ich nicht so drüber nachgedacht oder ich habe es nicht so empfunden, weil ich auch nicht als Frau in dieser Welt mich sehe. Sie sind eine weiße deutsche Frau und Sie haben es nicht so empfunden. Es wäre interessant für mich zu hören, ob eine Person of Color, die mit Ihnen da war, ob die das auch genauso empfunden haben, als Sie das empfunden haben. Ja. Also das ist natürlich eine Wahrnehmung, andere Wahrnehmung vielleicht, aber ich glaube, es war immer da und es gibt so Wellen und ich glaube, dass Europa jetzt ein bisschen nachkommt für mich und das Gespräch das erste Mal so führt. Und ich habe das an mich selbst gemerkt, so nach Black Lives Matter, was das mit mir getan hat und wie ich gemerkt habe, dass ich eigentlich mein ganzes Leben versucht habe, dieses Thema überhaupt nicht zu besprechen. Das Thema Hautfarbe kam hoch und ich habe versucht, irgendwie das immer abzulenken, ein anderes Thema zu führen. Und jetzt merke ich, nein, wir können gerne darüber sprechen und wie wir jetzt auch darüber sprechen und uns austauschen, das habe ich früher nie machen können, dürfen und wollen, weil es mir einfach unangenehm war, um es anzusprechen. Mhm. Aber ich glaube, dass ja, wir sind jetzt in einem Wandel und das ist sehr schön zu sehen. Es kann mir nicht schnell genug gehen, aber es ist schön, dass wir überhaupt darüber sprechen können, tatsächlich. Ja. Und sicherlich habe ich als Frau auch verschiedene Rollen, das heißt, genau wie Sie, irgendwo gibt es Organisationen, die sagen, das müssen wir jetzt erstmal einführen, dass da Frauen drin sind oder so. Absolut. Ich bin Rotarierin und seit 30 Jahren, über 30 Jahren, sind Frauen offiziell Mitglieder. Aber es gibt immer noch die Frage bei manchen Clubs, wollen wir das, können wir das? Und diese Diskussion gab es auch. Oder Sie sind Deutsche in Amerika. Da sind auch Fragen, das wird dann immer noch, das geht dann zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine Diskussion, die auch noch besteht. Es sind immer solche Dinge, die unter Umständen jemandem im Weg stehen. Aber ich habe genauso wie Sie das Gefühl, dass jetzt ein Wandel ist. Und dieser Wandel ist sehr, sehr gut. Aber manchmal, wenn man schon ein Schrittchen weiter ist selber oder im Denken, ist diese Diskussion dann, müssen wir da jetzt drüber reden? Ist das nicht ganz normal? Und es ist, wenn wir das jetzt in 20 Jahren hören, dann sagen Sie, kein Problem. Aber natürlich, wenn Sie sagen, ich bin der Star und ich habe jetzt jemandem anders den Weg versperrt oder also nicht versperrt, sondern also Sie haben die Rolle bekommen und jemand anders noch nicht, dann würde ich sagen, noch nicht, weil Sie sind jemand, der sehr gut all diese Dinge kann und da gibt es dann Leute, die Sie als Role Model, also Sie wollen dann auch so werden wie Sie. Das ist doch eigentlich fantastisch. Das muss Sie doch freuen. Natürlich ist es absolut, wenn man das so umschreibt, natürlich fühle ich mich geschmeichelt und bin ich sehr stolz auch auf meine Karriere. Es ist natürlich, wenn man es umdreht, ist es schade, dass es nicht mehr Möglichkeiten gibt für uns, uns zu entfalten. Ja. Und genauso wie für eine weiße Person die Möglichkeit ist, um sich zu entfalten, um sich zu entwickeln, zu lernen in Hauptrollen und was man macht und so wäre es schön für verschiedene People of Color, weil das heißt nicht nur schwarze Leute, es ist asiatische Leute. Absolut. Oder Indigenous People. Also es gibt so viele verschiedene Personen auf dieser Welt, die Sichtbarkeit brauchen. Wenn wir auch sprechen über Leute mit Behinderung und solche Sachen, das sind alle Leute, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und solange wir es nicht auf der Bühne sehen, existiert es einfach nicht. Und das ist schade. Würden Sie denn dann auch sich hinsetzen und sagen, ich möchte das schaffen? Wäre für Sie auch etwas, wo Sie sagen, das Thema, das wäre doch toll, wenn man das jetzt noch auf die Bühne bringen könnte, weil Sie sagen, es gibt so viele schöne Geschichten. Oder müssen Sie sich darauf verlassen, dass es jetzt jemanden wie Miranda gibt, der also immer diese Geschichten dann auch schreibt für Sie? Im Moment würde ich sagen, vielleicht ist das total meine Unsicherheit, oder ich nicht vielleicht, das ist meine Unsicherheit, würde ich sagen, nee, dafür gibt es Miranda, die es sehr gut machen kann. Ich kann es singen, was er schreibt. Oder ich kann es auf der Bühne bringen, was er schreibt. Dafür haben wir alle unsere Talente. Aber tatsächlich, ja, natürlich, seitdem ich ein bisschen mehr outspoken bin, ein bisschen mehr meine Gedanken spreche, ein bisschen mehr teile, wie ich das Leben und meine Umwelt sehe, kriege ich sehr oft diese Frage, willst du dann nicht das machen? Willst du nicht schreiben? Willst du nicht irgendwie in eine Gruppe oder so? Und dann denke ich immer, das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir dann vielleicht noch ein Schritt zu weit, um diese Verantwortung zu tragen. Aber was zu sagen, habe ich schon. Ich weiß aber nicht, auf welcher Ebene ich das dann machen möchte. Aber so wie wir jetzt diskutieren, das finde ich sehr schön und ich hoffe, dass sich eine Person zumindest, die zuhört, mal auf andere Gedanken bringt und sagt, oh wow, da habe ich nicht so drüber nachgedacht oder habe ich nie so beobachtet oder betrachtet. Und das ist mir wichtig, das ist wichtig. Sind Sie in vielen Gesprächen, die auf dieses Thema kommen jetzt, weil Sie eben eine Figur sind, die man kennt oder die bekannter und bekannter wird. Gibt es andere, die Sie in solche Gespräche jetzt hineinholen? Oder ist das etwas, weil ich jetzt transatlantisch denke, ich weiß es nicht, dass das nicht so oft vorkommt? Sie meinen, ob ich... solche Gespräche, dass man sagt, was Sie jetzt sich wünschen oder dass Sie überhaupt dieses Thema ansprechen können, schwarz und braun, People of Color. Ich glaube, da gibt es noch gar kein so ein Wort dafür in Europa. Wir sagen People of Color, Menschen von Farbe, das gibt es überhaupt nicht auf Deutsch, gell? Nee, genau. Ja, man sagt BIPOC, aber das ist Deutsch, BIPOC. A Black Indigenous People of Color, BIPOC. Oh, das kenne ich noch nicht. Aber Indogenen sagt man auf Deutsch? Indigenous? Ja, das kann schon sein. Indigen. Vielleicht, ja. Das sagt man, aber das ist jetzt auch nicht so richtig übersetzt auf Deutsch. Aber das ist was man schon im deutschsprachigen Raum benutzt, wenn man... tatsächlich führe ich diese Gespräche, aber vor allem mit Leuten, die einfach Interesse haben und sich, und auch mit Stage Entertainment habe ich auch Gespräche geführt, weil man merkt, man möchte, aber man weiß oft nicht wie und wo und dann ist es wichtig natürlich auch, dass man Emma, diesen Austausch hat, genau. Das ist ein Hund? Das ist ein Hund, genau, Emma heißt sie. Er sagt, es ist jetzt Zeit, spazieren zu gehen. haben Sie Miranda selber kennengelernt? Haben Sie schon mal mit dem Autor gesprochen? Er war da am Premierentag, war er bei uns. Jetzt wirklich gesprochen habe ich ihn. Aber Sie haben ihn kennengelernt, also wie alle wahrscheinlich. Genau, ja. Und für diese Möglichkeit, dass er das geschrieben hat. Und das meinte ich auch wirklich ernst, dass es jetzt nach 7 Jahren oder so in Amerika gespielt hat, dass wir es jetzt in Deutschland spielen dürfen und dass er diese Geschichte geschrieben hat, weil das gibt uns auch wieder Kraft und Sichtbarkeit. Ne? Und ja, das ist schön. und hofft sie auf mehr von dieser Art von. Ich meine, für sie ist das ein Stück, was sich, ist es ein politisches Stück? Ist es ein Stück der Rivalität? Was sehen Sie in diesem Stück, was die Essenz ist für Sie? Es ist eigentlich alles, also es ist wirklich viel. Für mich ist es wirklich eine menschliche Geschichte. Es ist wirklich eine menschliche Geschichte. Wir folgen Hamilton, der von nichts sozusagen zwischen Klammern was wird und sein Weg dorthin, und Burr beobachtet das und denkt, hey, aber mein Weg, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich erzogen worden bin, ist doch das Richtige. Ich versuche korrekt zu sein und ich versuche es auf dem korrekten Weg zu machen. Aber Hamilton denkt auch, er macht es auf dem korrekten Weg, aber sein Weg, wie er erzogen worden ist, einfach anders. Und das ist genau diese Gesellschaft. Wir haben alle verschiedene Themen mitbekommen und versuchen, das Beste aus diesem Leben zu machen. Und das Schönste finde ich, am Ende vom Stück sagt Burr auch, die Welt war groß genug für Hamilton und mich. Und das ist eigentlich das Ganze. Wir denken oft, ich muss einen Platz erobern am Tisch. Ich muss irgendwie, ich. Aber es gibt so viele Plätze für uns alle. So viele Plätze für uns alle. Diese Ruhe und diese Einsicht ist sehr emotional für mich, um das auch. Als ich das erste Mal das gelesen habe oder spielen, die erste Mal, dass wir so einen Durchlauf hatten, ja, war das sehr emotional für mich, weil das eigentlich die Essenz ist. Wir versuchen alle zu kämpfen, wir versuchen alle irgendwie zu überleben. Und das ist natürlich auch, wir leben in einer Welt, wo ne, Kapitalismus, wo das ne, ist und ich. Aber am Ende gibt es genug für uns alle. Wenn wir das allen sehen würden, würden wir keine Kriege haben. Und, ne, und, aber ja, also das ist für mich die Essenz von Hamilton. Und hätte Burr auch in die Luft schießen können? Ist Ihnen das mal gekommen, die Idee? Absolut. Absolut, aber weil er so verbissen ist und aber nicht verbissen, glaube ich, im Sinne von er hat was von mir. Nein, er hat jetzt eine Tochter, er hat jetzt eine Familie, er muss beschützen. Und er ist nur dabei zu überleben und sein ne, und ja, er bereut es auch. Also mein Burr bereut es auch, dass er das gemacht hat. tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass Burr das nicht bereut hat, aber auch das kann ich verstehen, weil in dieser Zeit war das einfach so. Man hat Duell gehabt und man hat einfach gesagt, okay, du bist zu weit gegangen, lass uns jetzt auf der Straße gehen oder irgendwo und lass uns duellieren. Und das war einfach so. Man hat sich herausgefordert und gesagt, komm, wir machen das jetzt zu Ende und Schluss ist. Also man kann das schon verstehen. Aber für mich ist die Essenz wirklich, die Welt ist groß genug für uns alle. Das ist eigentlich ein sehr schöner Schluss zu unserem Interview, weil diese Welt Sie ja auch noch auf andere Bühnen schicken wird. Gibt es für Sie schon einen Ausblick, ich weiß, jetzt wird also Hamilton leider nicht mehr gespielt. Und dann steht man wieder da und sagt, wo ist jetzt das nächste Feld für mich? Und für Sie ist das ja nun die Musicalbühne. Und ja, was dann? Was für Gino Emnes? Was kommt für Sie als nächstes? Gibt es da schon? Ja, im Moment bin ich sehr im Wandel. Mein Partner und ich haben einen eigenen Laden mit unserer eigenen Weinlinie. Mein Partner ist der fünfte Generation auf das Weingut seiner Eltern und hat seine eigene Weinlinie. Jetzt hier wo haben ist wir, das? Das ist in Selzen bei Mainz. Okay, also Rheingau-Wein, sehr schön. Ja. Wir haben jetzt einen Laden hier in Hamburg, Eimsbüttel, und da sind wir jetzt sehr dabei, das zu entwickeln. Das war für uns beide die letzten Monate ein bisschen viel, weil ich noch gearbeitet habe und er auch nebenbei, ne, abends noch eine Show. Und jetzt freuen wir uns, einfach ein bisschen Zeit darin, da reinzustecken und Kapellenhof 5, diese Linie, ja, einfach unsere Aufmerksamkeit zu geben, damit wir gucken können, was das für uns bedeutet. Und natürlich werde ich auch Galas und Konzerten noch weiterhin machen, aber erstmal kein großes Stück. Das erste Mal eigentlich in 25 Jahren, dass ich jetzt nicht anschließend weitergehe mit einer anderen Produktion. Aber ich gesagt habe, es ist jetzt im Moment ganz kurz auch mal schön, um Pause zu machen und wie gesagt, unser Laden ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Schön. Ich habe Verwandte gehabt, zwei Frauen, die, das heißt, das ist die Generation meiner Eltern und die hatten ein Weingut im Rheingau und da hat man sie gefragt und jetzt geht es um Rollenverteilung. Sie sind da allein, haben sie keinen Hund und dass sie da beschützt werden als zwei Frauen, die ein Weingut betreiben. Und wie gesagt, das ist vor fast 100 Jahren gewesen jetzt wahrscheinlich. Die haben gesagt, nein, Mabelle selbst. Ja. Und das ist also eine Geschichte, die mich jetzt mit Ihnen verbindet, rheingaumäßig. Aber ich wünsche Ihnen viel, viel Glück. Sie haben ja einen Hund. und ich wünsche Ihnen, dass Sie vor allem wieder auf der Bühne stehen, weil wir Sie nicht missen wollen. Weil wir Ihre Schauspielkraft und Ihren Triple Threat nicht missen wollen. Und vor allem machen Sie als Wegbereiter für andere, sind Sie so, so, so wichtig. Ja? Und deshalb danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und Gino Emnis aus den Niederlanden, der also auch mit Deutschland sehr verbunden ist. Gell? Und wir sagen Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen. Und seien Sie nett zueinander, bleiben Sie gesund und sagen Sie auch nochmal Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Ciao. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad,